Transparenz für die Ohren. Ich begrüße euch alle, euch Bundesvorstände, Zuhörer, herzlich zur WUFU-Sprechstunde, die dritte in der zweiten Amtszeit von SECOR bzw. dieser Amtszeit des Bundesvorstands von Würzburg. Es ist der 10. August 2015. Wir gucken mal kurz wegen der Formalien und so. Wir haben eine Aufnahme laufen bei Bauer Jupp, damit ist das abgeklärt. Das Protokoll kann ich gleich nochmal rumschicken. Ich habe gerade die PET-Nummer neben dem Kopf, aber es gibt eines, das kriegt ihr gleich. Danke. Ja, und das wären dann schon die Formalgeschichten. Ich glaube, damit können wir direkt zum üblichen ersten Tagesordnungspunkt übergehen. Das ist der Punkt, an dem ich dem BUFU einen guten Abend wünsche und sie frage, was es von der Woche zu erzählen gibt. Ja, das klingt für mich wunderbar, weil nämlich ich war in Wien, habe Freizeit gehabt, habe ein bisschen Sightseeing gemacht. Man nennt es Urlaub. Ich bin da auf den Geschmack gekommen, habe vor ein paar Wochen mal gehabt und jetzt gleich wieder. Das ist ein System, das gefällt mir. Allerdings befürchte ich, dass es jetzt erstmal der letzte für eine längere Zeit war. Und das heißt, meine nächsten Montag-Mumble sind dann wieder gefüllt mit Inhalt und Erfahrungsberichten vom letzten Wochenende, aber für dieses Wochenende kann ich nur vermelden, Freizeit. Gut, nur mal kurz wegen der Orga. Bauer Jupp fragt gerade noch nach einer zweiten Aufnahme, die jemand der Sicherheit halber vielleicht gerne starten dürfte, nicht, dass ihm seine wegbricht. Ich kann jetzt niemanden von euch dazu zwingen natürlich, aber ich sehe, es läuft noch eine Aufnahme, das ist gut, danke dafür. So, noch jemand von den BUFOs, der was anderes zu erzählen hat, als dass er Urlaub hatte, wiewohl ich es natürlich SECOR vollkommen gönne. Jo, ich habe ein Montagsmeeting mit der Bundes-ITS etabliert, also mit den Festangestellten, und wir versuchen da jetzt gerade Ordnung in das ganze System zu bekommen. Hatten vorhin wieder anderthalb Stunden Unterhaltung, ansonsten ja viel Tickets und Redmine und der ganze Kram. Bei mir gab es eigentlich auch nur sehr viel Organisatorisches in Sachen Gensec, Team Mumble, Wiki-Seiten ein bisschen pflegen und so weiter und so fort, diverse E-Mails, ein paar Tickets anfragen. Ansonsten war ich am Wochenende irgendwie im Rahmen der Kommunalpolitik unterwegs und habe da auch fleißig bei Mitgliedern von CDU, FDP und Freien Wählern Unterschriften für unsere Stopp-VDS-Aktion gesammelt. Astrid? Ja, ich habe Verwaltung, Organisation, Kram, Zeug gemacht. Ansonsten nicht sehr viel, ein bisschen telefoniert noch. Gut, klingt ja nach einem tiefgreifend entspannten Wochenende bei euch. So. Bitte. Ja? Mir wäre es sehr recht, wenn die Leute, die Fragen haben, bevorzugt ans Mikro kommen. Ich sehe gerade schon wieder so unendlich lange Fragen im Pad und mir ist ein Gespräch eigentlich lieber. Das verstehe ich. Das war jetzt keine Bitte an dich, sondern eine Bitte an die Anwesenden. Ja klar, ich habe da ja auch natürlich kaum die Hand drauf. Eine Sache von meiner Seite noch, nur zur Info, ich werde heute mal eine Rednerliste führen, und also eine Liste mit dem, wer wie oft schon geredet hat, damit wir, wenn ich in Zukunft mehrere Leute am Mikro habe, ich dann auch mal denjenigen den Vorzug gebe, die noch nicht vorher fünfmal am Mikro waren, sodass auch die Leute dann nicht hinten runterfallen unter Umständen. So, das nur kurz von meiner Seite als Info. Wir haben schon zwei Leute am Saalmikro, damit hat erstmal der Pini das Wort. Schönen Abend dir. Ja, hallöchen zusammen. Ist ja schon eine ganze Weile her. Ich habe tatsächlich eine Frage oder eine Anmerkung oder beides so ein bisschen. Ich war vorhin jetzt in der Bundes-PR-Sitzung und da wurde unter anderem gesagt, dass man jetzt abwarten müsse, was in der Causa Maaßen-Maas de Maizière noch so passieren wird, bevor man da tatsächlich effektiv Pressemeldungen, Statements, was auch immer dazu rausgibt. Jetzt bin ich ja eine ganze Weile ausgetreten und will euch auf dem Weg zumindest einfach mal sagen, wie die Wahrnehmung meiner Meinung nach als Außenstehender mittlerweile in der Öffentlichkeit ist. Ich nehme es nämlich so wahr, dass das, was die Basis eigentlich haben wollte, nämlich back to the basics, also das heißt zurück zu den eigentlichen Kernthemen, Netzthemen, Demokratie, Transparenz, lala, diese Markenkerne, die die Partei eigentlich zu Beginn hatte, hat und auch meiner Meinung nach nie verloren hat, wieder sehr viel mehr im Fokus stehen und auch sehr viel mehr wahrgenommen werden. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass die Kommentierung zum Beispiel zur Gamescom nicht unbedingt die Priorität hat für Menschen, die sich im Moment seriöse, wichtige Politik wünschen, wie ein Kommentar, den die Astrid angefangen hat, aber aus meiner Sicht einfach nicht ausreichend war. Meiner Meinung nach müsste es so sein, dass ihr Forderungen kommunizieren müsst. Das ist etwas, was noch immer nicht passiert. das zu kommentieren, was da momentan passiert, das ist das eine. Aber es fehlt die klare Forderung. Und die Forderungen im Moment können ja eigentlich nur lauten, Maßen und Maß müssen von den Positionen, die sie momentan bekleiden, weg. Ihr habt viele Möglichkeiten im Moment, da irgendwas draus zu machen. Es geht ja da jetzt nicht nur um diese Causa dieser Menschen, sondern es geht auch um das, was tatsächlich im Grundsatzprogramm immer noch steht. Das Thema Pressefreiheit ist da nur das eine, aber insbesondere Intransparenz, das ist so ein Schlagwort, das hat man über den gesamten Wahlkampf so inflationär rausgeprügelt, dass keiner mehr was damit anfangen konnte. Jetzt im Moment hat man das perfekt exemplifiziert und könnte da richtig drauf Gas geben. Es geht um Whistleblower-Schutz, ganz extrem, ja, bei dieser ganzen Geschichte. Und auch, wie sich der Journalismus verändert, dass es nicht nur Printmedien gibt und einen Heribert Prantl, toller Journalist, ohne Frage, aber dass sich eben auch der Journalismus verändert. Wie wollt ihr in dieser Causa weiter vorgehen? Ich sehe gerade für eine Partei, für die immer noch so ein bisschen mein Herz schlägt, schon wieder eine riesengroße Chance einfach vorbeiziehen. Okay, vielen Dank für die Anmerkung, für die Anregung. Ich nehme die einfach mal mit. Ich stimme dir grundsätzlich zu. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr, was wir tun können. Und ich werde mal zugucken, dass sich was in die Richtung bewegt. Ich habe Pini recht gegeben. Irgendjemand sollte eine Kerbe in irgendein Holz hauen. So, Kira, warst du? Du warst vorher am Mikro kurz. Gibt es noch was? Ich wollte eigentlich nur sagen, man sollte ans Mikro kommen und die Reihenfolge ist dabei nicht so wichtig. Lass es einfach zu, dass Leute ans Mikro kommen und aber ich will dir nicht reinreden. Das wollte ich nur sagen. Bin schon wieder weg. Ja, die Sache ist ja auch die, Kira, wenn ich jetzt 4 Leute am Mikro habe, wenn ich da einfach sage, redet weiter, dann reden da umsteht wieder 2 Leute. Also muss ich ja schon irgendwie entscheiden, wer von den 4 dann. Und da ist das jetzt eben so eine kleine Krücke. Na gut, davon abgesehen sehe ich jetzt in Klammern, lassen wir die Klammern weg, sehe ich leider wieder niemanden am Mikro. Deswegen springe ich wieder rüber ins Chat, so ungern ich das auch tue. Dazu vielleicht eine Idee von mir, die ich noch hatte. Es wäre auch möglich, theoretisch aber das Pad um 21 Uhr zuzumachen, damit nur Fragen im Voraus reingeschrieben werden sollen. Dann hätte man wenigstens, dann hätte man auf jeden Fall diesen Effekt, dass Leute, die hier sind, ihre Fragen nicht vorher reingeschrieben haben, die auch wirklich stellen. Dann lass es doch gleich, wenn ihr keinen Bock mehr habt. Finde ich keine gute Idee. Also du denkst, dass mit je mehr restriktiver kriegst du dann mehr Leben rein. Das funktioniert nicht. Wie wäre es, wenn du als Moderator vielleicht auch mal irgendwelche Fragen stellst, die dir durch den Kopf gegangen sind? Weil das gehört nämlich auch zu dem Moderator dazu, wenn da gerade keiner da ist, dass man auch irgendwie mal was sagt. Aber okay, Kira, ich würde dir grundsätzlich, nein, ich widerspreche dir ungern, aber in dem Fall oder im Augenblick ist es tatsächlich so, dass es mir sehr recht ist, wenn Jeffrey tatsächlich moderiert und keine eigene Agenda einbringt. Das war bei Dirk anders, aber Dirk hat da eben seinen eigenen Stil gehabt und es, glaube ich, macht keinen Sinn, da Jeffrey zum Dirk den Zweiten zu machen. Also das ist wohl nicht so sinnvoll. Ich weiß aber, was du meinst. Zum grundsätzlichen Vorschlag, das Pad zuzumachen, nö, lass offen. Wenn es nicht mehr nutzbar ist für die Fragerunde, dann ist es halt so. Aber irgendwie den Leuten die Spielzeuge wegzunehmen, hilft an der Stelle wahrscheinlich auch nichts weiter. Aber ich glaube, wir haben Thorsten Rieger, würde ich mal vermuten, nach dem Namen am Saalmikro, oder? Ja, ich wollte gerade schon reingrätschen. Red erstmal, Herr Rieger. Jetzt haben wir lang genug Zwiegespräch gehabt. Kein Problem. Versteht ihr mich? Okay. Und zwar, das Blaue, das stammt halt von mir. Gerade das erste halt. Mir war die Tage nochmal aufgefallen. Tut sich auf unserer Stopp-VDS-Homepage noch was? Die sieht im Moment ein bisschen arisch erbärmlich aus. Ja, da fehlt mir so ein bisschen die Unterstützung. Die Stopp-VDS-Homepage wollte Harry machen. Ich habe aber das Gefühl, dass Harry zu viele Tasks im Augenblick am Hals hat und deswegen hängt es da ein bisschen. Es gab am Bundesparteitag mehrere Leute, die sich da mal in einer größeren Runde zusammengesetzt haben und sich um die Kampagne und die Homepage kümmern wollten. Ich weiß allerdings nicht, was da der Stand der Dinge ist. Ich muss mich da tatsächlich mal schlau machen und hoffe, dass sich da in den nächsten Tagen dann auch tatsächlich wieder was bewegt. Aber ich bin mir des Problems, dass da im Augenblick nicht viel Sichtbares passiert, bewusst. Okay, weil ich hatte halt mitbekommen, dass auch zwei Kreisverbände bei uns im Land wollten noch einen Infostand was machen. Und da sollte halt dann doch ein bisschen das Drumherum auch dazu passen. Ansonsten nur noch eine Anmerkung, weil da noch ein Block halt steht in meiner Farbe. Beim letzten Mal, weil du nicht da warst, wird da was vom vorletzten Mal noch weitergeschoben. Und ich habe es halt nur reinkopiert, dass es nicht untergeht. Ich weiß nicht, von wem das war. Ich habe es halt nur noch mal reingeschrieben, weil es im letzten Pad drin stand, als noch zu bearbeiten. Ja, okay, stimmt. Können wir im Grunde auch. Lassen wir Penny mal den Vortritt und danach kümmern wir uns mal um die Fragen Zeile 29 oder 28, 27 beginnt. Genau das wollte ich gerade vorschlagen. Bitte, Penny, bitte. Ja, mich würde in dem Kontext von der Frage vorher noch interessieren, inwiefern seid ihr denn mit den Jungs von Netzpolitik, mit Markus und André, verbandelt, verknüpft? Sprecht ihr miteinander? Habt ihr Kontakt zusammen? Unterstützt ihr sie irgendwie? Wie ist da der Stand? Du meinst jetzt Netzpolitik, ne? Ja, richtig. Es gibt lose Kontakte mit den Betreibern von Netzpolitik.org, zum Beispiel im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses, wo man halt dann nebeneinander sitzt oder in den Pingelpausen miteinander plaudert. Aber es gibt keine strategische Zusammenarbeit und auch keine Gespräche in die Richtung. Das wurde in der Vergangenheit, so hat man mir zumindest berichtet, von früheren Bundesvorständen wohl so ein bisschen kaputt gemacht. Das betrifft auch unser Standing bei anderen NGOs und vergleichbaren Organisationen. Also wir haben da wohl ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Und das ist einer der Punkte, die tatsächlich bei mir auf der To-Do-Liste stehen, aber ich im Augenblick nicht wirklich weiterkomme. Da müsste ich mehr tun oder mehr Zeit dafür nehmen. Insgesamt aber ist es tatsächlich so, dass uns die Zusammenarbeit mit entsprechenden Organisationen wie Netzpolitik.org schon wichtig wäre, weil das eben die nicht politischen Vertreter der Themen, für die wir kämpfen und stehen, wären. Also wäre wichtig. Nur wie gesagt, mir fehlt im Augenblick die Möglichkeit und die Zeit. So. Saalmikro ist wieder leer. Wir machen also jetzt das mit den Fragen von der letzten Woche. Danke für die Erinnerung. Das wäre dann die Frage Zeile 28 zunächst mal. Auf dem BPT sollte eigentlich das neue Konzept für die Themenbeauftragungen vorgestellt werden. Wann ist damit zu rechnen oder warten wir damit bis zum BPT? Naja, das Problem ist, dass wir tatsächlich außerhalb eines Bundesparteitags wenig Möglichkeiten haben, ein solches Konzept der versammelten Mitglieder oder den versammelten Mitgliedern vorzustellen. Das ist halt nun mal Bundesparteitag bei uns. Es gibt eine Aufzeichnung der Slots bei der Marina Kassel, wo Christus und ich das Konzept mal vorgestellt haben. Diese Aufzeichnung müsste meines Wissens nach auch online gestellt sein, aber das könnte sicherlich jemand überprüfen. Das wäre die Möglichkeit, um sich das Thema grundsätzlich mal anzugucken. Es gibt auch einen Pad, in dem ich das in Kurzform mal zusammengeschrieben habe. Das Pad werde ich gleich noch mal posten, damit auch das wieder mal öffentlich ist. Also das ist nichts Geheimnisvolles, aber der Plan war halt einfach eigentlich, das auf dem Bundesparteitag vorzustellen und sich in irgendeiner Form ein Votum dafür abzuholen. Das hat leider aufgrund der Zeit nicht mehr geklappt. Es gab am Ende des Bundesparteitags noch viel Arbeit und wenig Zeit, wie das eben so oft so ist. Und deswegen ist das dann eben hinten runtergefallen. Ich gehe mal gleich weiter. Die Themenbeauftragten haben sich auf dem Bundesparteitag getroffen, wie viele genau in Klammern, und werden dieses Jahr noch ein Real-Life-Wochenende einlegen, um genau das zu besprechen. Ich weiß nicht, von wem der Text ist. Ist von mir. Ah, okay. Dann die ergänzende Frage, wenn ich kurz darf. Wenn die Themenbeauftragten dieses Konzept besprechen, wie wird es dann innerhalb der Partei vorgestellt und abgenommen? Das weiß ich noch nicht. Ich habe im Augenblick den Zustand oder den Punkt, dass ich eine Vorstellung davon habe und dass ich diese Vorstellung einmal den Landesvorständen und Polgefs oder Landesvorsitzenden Polgefs vorgestellt habe und dabei relativ große Zustimmung bekommen habe. Dann habe ich es ja, mal in einer anderen Runde noch erläutert, was ich mir vorstelle. Und auch dort war einhellig die Meinung, dass das durchaus ein Konzept ist, das sinnvoll ist. Und dann war eben der Plan, das beim Bundesparteitag nochmal zu besprechen und vorzustellen. Das hat leider nicht geklappt. Und letztendlich bliebe jetzt nur die Option, das auf den nächsten Bundesparteitag zu machen. Aber das ist natürlich schon etwas, was dann noch eine ganze Weile dauert. Das über den BEO zu machen, ja. Bin gespannt, ob wir das zeitnah hinkriegen. Ich bin aufgrund der Erfahrungen meiner letzten Amtszeit da insgesamt schon ein etwas skeptischer. Okay, danke. Goody, jetzt haben wir Leute am Mikro, dann springen wir erstmal wieder dahin. Solzken. Ich hätte auch nochmal zu eine Frage anschließend auch an das eben Gesagte. Wer organisiert das Treffen der Themenbeauftragten mit welchem Ziel und wer übernimmt die Kosten für dieses Treffen? Weiß jemand von meinen Vorstandskollegen etwas dazu? Okay, liebes Holzken, ich weiß es leider nicht. Ich muss mich da tatsächlich schlau machen. Ich werde nachfragen und werde die Frage nächsten Montag beantworten können. Alles in Ordnung, aber ich gehe recht in der Annahme, dass dann dieses Treffen kein Treffen ist, was vom Bundesvorstand initiiert und organisiert wird. Richtig? Das kann ich nicht ganz sicher ausschließen. Es könnte sein, dass Christoph das angeleiert hat, aber nachdem er nicht da ist, weiß ich es nicht sicher. Wäre denkbar, ist aber irgendwie im Augenblick nicht sonderlich wahrscheinlich. Okay, dann einfach nächste Woche nochmal vielleicht kurz drauf eingehen. Dankeschön. Ja, wenn ich mal kurz da hinzufügen darf. Meines Wissens war das so, dass Michael Kittlaus die Idee dazu hatte und der Zeitraum, der glaube ich auch kurz im Pad gerade angebracht wurde, erst oder zweites Novemberwochenende ist jetzt im Moment der Plan gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe von letzter Woche, Team Polgef. Okay. Dann kann ich noch kurz ergänzen. Christos hat mich mal angesprochen, ich soll das organisieren und auch die Themenbeauftragten der Länder mit da reinnehmen. Das ist eine Sache, die jetzt schon seit ungefähr 2-2,5 Monaten gärt. Termin ist es bisher das zweite Novemberwochenende und das wurde von Christos angestoßen. Entschuldigung, kannst du noch kurz was zur Zielsetzung dieses Treffens, also warum trifft man sich, mit welchem Ziel sagen? Mein erstes Ziel, deswegen wollte ich das auch initiieren, erstmal die Leute persönlich kennenzulernen und Querverbindungen mal untereinander zu besprechen und nicht über Mailingliste. Nach der Devise, wo ist welche Themenbeauftragung mit welchem Thema befasst und wo hat das Einfluss auf andere. Beispielsweise, wenn im Bildungsbereich Taschenrechner angeschafft werden sollen, was ist mit den Hartz-IV-Empfängern? Die können sich nicht 140 Euro für einen Taschenrechner leisten. Wenn OER-Sachen gemacht werden, ist es Urheberrecht mit drin. Und diese ganzen Querverbindungen wollte ich eigentlich mal auf die Tagesordnung bringen. Und auch, wie ist die Stellung der Themenbeauftragten innerhalb der Partei? Kann man die Themenbeauftragung zum Beispiel auch umbenennen in XXX politische Sprecher, analog zu den Ministerien? Weil das in den Medien eine Sache ist, die Medien und die Leute auch verstehen. Mit Themenbeauftragten können sie nichts anfangen. Aber wenn ich den Gernot, wenn Gernot sagt, ich bin sozialpolitischer Sprecher, damit können die Leute in die Medien was anfangen. Also all solche Feinheiten wollten wir an dem Wochenende mal besprechen und wie die interne Struktur aufgebaut wird. Erstmal nur innerhalb der Themenbeauftragung, dass da inzwischen durch Christos mehr raus geworden ist, kommt jetzt dazu. So, danke dir. So, Solzken, willst du noch was dazu sagen? Ansonsten gebe ich jetzt an Penny. Wenn ich darf, würde ich da gerne noch kurz was zu sagen. Penny, ist okay, willst du noch mal kurz reingeritscht? Nein, überhaupt nicht, alles gut. Gut, Solzken. Dankeschön. Ich danke dir für die Information. Ich denke, dass euch Themenbeauftragten die Richtung des Bundesvorstandes bekannt sein wird, dass es drei themenpolitische Sprecher, soweit mir bekannt ist, geben soll. Und dann in Anlehnung an auch die Ausschüsse Themenbeauftragte weiterhin. Ich halte das grundlegend für eine ganz gute Sache, wenn wir die themenpolitischen Sprecher, sofern wir sie denn benennen wollen, erstmal sehr wirklich eingrenzend irgendwie benennen und maximal mit Blick auf die Ausschüsse im Bundestag irgendwie R oder B nennen und niemals nicht, was ja auch schon mitunter kritisiert wurde, dass wir keinen Sprecher für dieses Einzelthema BGE haben. Und ich bitte ganz, und ich finde das persönlich ganz gut und total toll, dass der Bundesvorstand sich dagegen entschieden hat, weil ich nicht sehe, dass wir jetzt für einzelne themenpolitische Bereiche oder einzelne Themen irgendwie in irgendeiner Form irgendwelche themenpolitischen Sprecher brauchen. Und ich würde das tatsächlich bitten, dann wirklich auf sehr übergeordneten Ebenen dann doch zu halten. Und ja, danke schön. Und bitte auch den Vorstand da an der Stelle vielleicht an seiner bisherigen Linie festzuhalten. Darf ich da noch kurz noch ergänzen? Genau das ist das, was ich damals mit Björn Semrau, als er PolGF war, besprochen hatte, dass wir die Themenbeauftragung analog zu den Ministerien und zu den Ausschüssen machen und nicht für Fanrechte, für was weiß ich nicht alles da Themenbeauftragten haben. Das war also auch der Hintergedanke, den ich vor 2 Jahren schon hatte. Gut, jetzt haben wir Penny aber lang genug warten lassen. Ah, Penny hat Zeit. Herbst 2016, wenn dann quasi am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre in Berlin, das ist ja dann der nächste relevante Termin, wenn wir ehrlich sind, stehen die Piraten jetzt momentan bei 3%. Wie wuppt ihr das noch auf 5? Habt ihr da irgendwie einen Maßnahmenplan? Gibt es irgendwelche konkreten Vorhaben? Und vor allem, wie seid ihr auch bei TTIP im Oktober verbandelt? Okay, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, waren die Piraten in Berlin bei 5%. Diese Schwankung zwischen 3 und 5% ist durchaus, ich würde mal sagen, noch im normalen Bereich bei dem Wahlziel oder beziehungsweise in der Größenordnung. Und demzufolge mache ich mir da jetzt noch keine so großen Sorgen. Tatsächlich ist es so, dass über Parteien, die über 3% in den Umfragen liegen oder ab 3% in den Umfragen liegen, auch tatsächlich im Wahlkampf berichtet wird. Wir haben in Berlin noch den Vorteil, dass wir auch dank der Tatsache, dass wir tatsächlich ja eine Fraktion haben, für die Wahlkampfberichterstattung relevant sind. Das heißt, die Chance in Berlin, den Wiedereinzug zu schaffen, ist durchaus realistisch. Was den Einfluss des Bundesvorstands auf den Wahlkampf des Landesverbands Berlin betrifft, Pini, ich glaube, wissen wir beide, der ist begrenzt. Der Berliner Landesverband wird uns was husten, wenn wir uns hinstellen und sagen, ihr müsst Folgendes tun, dann wird alles gut. Ganz im Gegenteil, das ist kein zielführendes Ansinnen. Wir werden als Bundesvorstand den Berliner Landesverband mit allen unseren Möglichkeiten unterstützen. Wir werden da sein, wir werden Leute dazu mobilisieren, nach Berlin zu fahren und im Wahlkampf mitzuarbeiten und mit sich zu beteiligen, so wie das eben 2011 auch der Fall war. Auch 2011 ist ja nicht das Ergebnis des Wahlkampfes der Berliner gewesen, sondern der Wahlkampf wurde von der gesamten Partei in Berlin bestritten. Ich kenne zahllose alleine aus Bayern, die nach Berlin gefahren sind, um Flyer zu verteilen, Plakate aufzuhängen, Infostände zu machen. Und ich hoffe und bin mir ziemlich sicher, dass das auch 2016 wieder der Fall sein wird. Also die Frage stellt sich für mich nicht so, wie du sie gestellt hast, nämlich was wir konkret tun werden, um die Wiederwahl sicherzustellen, sondern eher was sind die Dinge, die wir machen können, um die Berliner dabei zu unterstützen. Und das wird eben tatsächlich sein, mit all unseren Möglichkeiten für Unterstützung zu werben und selber vor Ort zu sein. Darf ich da kurz darauf antworten? Klar. Natürlich. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte mit dem Blick von außen. Das sehe ich nämlich tatsächlich mittlerweile anders. Wenn ich mir den Pressespiegel angucke für die Piratenpartei, dann gibt es da an und für sich eigentlich genau zwei Personen, die in der Medienberichterstattung vorkommen. Das ist zum einen natürlich, klar, Stefan Körner, und der eigentlich primär, und deswegen glaube ich oder behaupte ich oder befürchte ich, dass du dir vielleicht deiner Rolle noch nicht so ganz bewusst bist, weil die manifestiert sich immer mehr. Also das ist meiner Meinung nach einfach so. Und die andere Personalie ist Martin Delius. Und der kommt aber eben natürlich vor im Kontext BER. Und deswegen glaube ich, unterschätzt du deine Rolle da. Okay. Nein, glaube ich nicht. Ich weiß, was du meinst, und ich denke aber nicht, dass ich meine eigene Rolle da unterschätze. Es ist uns allen nicht geholfen, wenn ich mich da in den Mittelpunkt stelle, weil wir dann einfach von zu vielen Leuten aus Berlin möglicherweise schon allein deswegen eine desillusionierte Haltung oder eine demotivierte Haltung bekommen. Also glaube ich, dass es schon zielführend ist, den Berlinern dort die Möglichkeiten zu schaffen, die sie brauchen, um diesen Wahlkampf zu gestalten. Und Pini, ich werde selbstverständlich mein Möglichstes tun, um die Berliner mit allen meinen Möglichkeiten ebenfalls zu unterstützen. Also wenn irgendetwas zu tun ist, wo die Nase Secor hilfreich ist, dann wird sie da sein. Das wollte ich damit sagen. Also ich wollte damit nicht darauf hinaus, mach's anders, sondern nur, ob du dir dessen bewusst bist. Und ja, so ist es, stimmt. Okay. So, Bastian, bitteschön. Ja, danke schön. Ich muss noch mal kurz zum Thema davor zurück, zu diesen Gedöns um Themenbeauftragte. Ich sehe die Tendenz, spätestens noch nach der Fraktionsklausur, dass das Ganze endet in einem Sprechersystem. Und das letztendlich zu Ende gedacht bedeutet die Verabschiedung von der Basisorientierung in der Verteilung von politischen Themen. Halte ich für den völlig falschen Weg, insbesondere die Teile auszugrenzen oder nicht mehr zu fragen, die an politischen Themen arbeiten. Themenpolitischer Sprecher ist eine ganz andere Qualität als Themenbeauftragter. Die Kröte haben wir ja nun alle schlucken müssen. Hat bisher auch überraschenderweise ganz gut funktioniert, weil sich die Themenbeauftragten mit ihren Äußerungen der eigenen Meinung sehr zurückhalten. Das ist auch gut so und das sollte auch so bleiben. Themenpolitische Sprecher stehen genau das, wo es gesagt wird, vor der Kamera und vertreten die Meinung zu einem Politikgebiet. Und das ist aber mit Sicherheit ihre und nicht die abgestimmte mit den an diesen Themen arbeitenden Leuten, Organisationen und sonst was. Und wir würden uns dann wirklich von dem basispolitischen Anspruch verabschieden. Und kann man sagen, Basispolitik findet hier nicht mehr statt. Das mag in Teilen richtig sein, aber ist es nicht so gemeint. Auch da darf ich auf den Bundesparteitag verweisen. Wir wollten da ja auch so einen kleinen Restart mit der Programmpflege machen. Aus den bekannten Gründen ist das dazu nicht gekommen, darüber zu reden überhaupt. Aber dass das jetzt sozusagen über die Hintertür eingeführt wird, halte ich für einen schweren politischen Fehler. Und da bitte ich auch nochmal ganz, ganz intensiv drüber nachzudenken. Dankeschön. Ja. Lieber Bastian, ich verstehe die Kritik und ich sehe auch die Befürchtung, dass eine Handvoll Leute, die zu den gewichtigeren Themen oder zu bestimmten Themen für die Piraten tatsächlich nach außen auftreten, eine weitere Gefahr mit sich bringen, dass da eben die Leute sich von der Basis verabschieden, wenn man das Ganze nicht sauber handelt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch den Punkt, dass der Vorstand gewählt wird und hinterher für die Partei spricht und auch die Themen Beauftragten, die wir im Augenblick haben, deren Rolle ja nicht so ganz sauber definiert ist, beziehungsweise bei denen das unterschiedlich gehandelt wird, auch die sprechen ja für die Partei im Augenblick zumindest zum Teil nach außen. Das heißt, auch da haben wir bereits den Zustand. Das jetzt einmal sauber zu definieren und dann ordentlich zu machen und auch dafür zu sorgen, dass die Leute, die dann eben für die Piraten nach außen sprechen, sich eben auch an die entsprechenden Beschlüsse der Parteitage halten und damit tatsächlich auch die Partei nach außen vertreten, so wie ich das für Vorstände üblicherweise auch als richtig und angemessen betrachte. Das sollte schon möglich sein. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir uns von der Basisdemokratie verabschieden. Die Beschlüsse, wofür wir stehen und wie wir das vertreten, das sind nach wie vor Dinge, die die Partei mit der gesamten Basis, also alle Mitglieder, gemeinsam zumindest über unsere Bundesparteitage beschließen und bestimmen. Ja, wenn ich da mal kurz darauf ergänzen darf. Nur das ist eigentlich eine unserer Krux. Wir machen das ja nicht. Denn wenn ich mal darüber lege, wann programmatische Beschlüsse gefasst werden und unter welchen Umständen, haben wir genau das Problem. Wir diskutieren nicht im Vorfeld und wir diskutieren auch schon gar nicht auf Parteitagen über wirklich politische Inhalte. Wenn es uns gelingt, ihr hattet ja einen Beschlussantrag da aufgestellt, im Frühjahr 2016 wenigstens einen programmatischen Parteitag zu machen, wird ja auch nur der gelingen, wenn im Vorfeld ordentliche Diskussionen stattfinden. Das heißt, man kann das nicht alles nur auf dem Parteitag machen. Und ich glaube, unsere Basisdemokratie, die wir uns gerne wünschen, krankt daran, dass wir genau das nicht so richtig organisieren. Und da habe ich wirklich ein Problem, dass man es sauber hinbekommt, die Rolle eines Themensprechers, also eines wie auch immer wirtschaftspolitischen oder sonstigen Sprechers, da so einfängt, dass der wirklich widerspiegelt, was in Beschlüssen schon gefasst worden ist oder was in Beschlüssen in Vorbereitung ist. Das fände ich ein Kunststück, wenn ihr das hinbekommt. Ich wünsche euch viel Glück dafür, aber ich würde es mir anders wünschen. Danke. Nein, nochmal Nachtrag dazu. Es ist tatsächlich so, dass das Ziel das ist, dass die Themenbeauftragten die politische Arbeit koordinieren. Das heißt, das, was aus den AGs an Ergebnissen für die Bundesparteitage kommt, von den Themenbeauftragten ja, koordiniert und in die Wege geleitet wird, dass die Flyer und sonstigen Infomaterialien verfügbar sind und aktuell sind. Das ist etwas, was die Themenbeauftragten tatsächlich nach meiner Vorstellung so machen sollten. Und das, was die Themensprecher nach außen tragen, ist tatsächlich das, wofür die Partei steht. Und das kann man sehr wohl entsprechend organisiert oder entsprechend wohl so organisieren, dass die Beauftragten bzw. dass die Sprecher dann eben tatsächlich auch inhaltlich sich eben an die Beschlüsse halten. Ich sehe da nicht wirklich die Problematik. So. Pini ist wieder am Mikro, bitteschön. Ja, einmal mehr, ich gehe euch heute Abend richtig auf den Keks. Die Piratenpartei hat ja im Vergleich zu meiner Meinung nach allen anderen Parteien in Deutschland ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal, nämlich dass sie tatsächlich europäisch extrem gut vernetzt ist. Dafür finde ich bei dem Thema, wer hätte es ahnen können, dass ich das heute auch noch frage, Asyl und Flüchtlinge, Migration, den letzten Eintrag am 29.05.2015 auf der Homepage, wo es zum Thema Freifunk geht, löblich. Wenn ich mir allerdings da den Pressespiegel dazu angucke, wie das Thema der Flüchtenden in Deutschland momentan ist, finde ich dafür sehr, sehr wenig, was schade ist, weil ihr äußert euch ja durchaus auch zu Themen wie zum Beispiel, wie stehen wir zum Thema Atom, was ist mit dem erneuerbaren Energien und so weiter, was jetzt auch nicht unbedingt Kernthemen der Piratenpartei wären. Ich wünsche mir da mehr Engagement. Ist das angedacht? Ihr habt einen Themenbeauftragten dafür? Vielleicht wäre es sinnvoll, an der Stelle ganz kurz klarzustellen, dass die Beiträge, die auf unserer Homepage veröffentlicht werden, nicht primär vom Bundesvorstand initiiert werden, sondern tatsächlich von den verschiedenen AGs, von den verschiedenen Gruppen, von den Mitgliedern. Das heißt, wenn wir gute Beiträge zu bestimmten Themen bekommen, haben die nach wie vor die Möglichkeit oder die Chance, dass sie eben tatsächlich auch auf der Homepage erscheinen. Wenn das irgendwie über einen längeren Zeitraum zum bestimmten Thema nicht passiert, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass wir keinen entsprechenden Input bekommen oder dass die Angebote an Input halt konkret waren, dass wir in der Redaktionskonferenz nichts damit anfangen konnten. Aber ich glaube, es ist nach wie vor möglich, dass man Beiträge einreicht und die auch tatsächlich veröffentlicht werden. Das spielt eigentlich schon wieder so in diese Richtung, in die ich vorhin schon gehen wollte, wo ich immer noch sage, ich glaube, du bist dir deiner Rolle noch nicht bewusst. Die zweite Amtszeit und du fokussierst sehr viel dieser ganzen Partei im Moment auf dich. Das ist, aus meiner Sicht ist das schon okay, aber ich sehe dich momentan als die Personalie, die delegieren muss und die auch kann dann tatsächlich, wenn du es so haben möchtest, dass du als Vorsitzender auch primär für die Pressearbeit zuständig bist, da ganz klar eine Forderungshaltung geht. Und die sehe ich einfach irgendwie nicht. Und das verstehe ich nicht, weil ich kenne dich so nicht. Deswegen wundert es mich. Ich denke mal in Ruhe drüber nach und werde dir später irgendwann mal was dazu zukommen lassen. Übrigens kann ich dazu kurz was sagen? Ja, klar. Also ich fasse jetzt schnapp jetzt gerade mal das Stichwort mit der Delegation auf. Also macht euch bitte mal bewusst, mit welchen Ressourcen wir hier in dieser Partei arbeiten, ja. Wir haben auf Bundesebene 5 Angestellte, die sind nicht alle auf Vollzeit angestellt, mit denen wir einen ganzen Verwaltungsapparat wuppen, zusätzlich mit jede Menge freiwilligen ehrenamtlichen Leuten. Wir haben den Trend, dass immer mehr Aufgaben auf immer weniger Leute verteilt wird, die halt immer mehr zu tun haben und immer gestresster werden. Es zu delegieren, Das ist halt nicht so einfach. Klar, sagt sich das leicht, aber es muss halt auch irgendjemand da sein, der delegiert. Und dann kommen wir gerade wieder in die Diskussion rein, wie strukturieren wir unsere politische Arbeit neu. Es muss natürlich halt auch Input aus dieser Basis kommen oder aus den AGs. Das ist ja der Gedanke an dieser Mitmachpartei. Ja, da steht kein Bundesvorstand, der sagt, okay, ich gebe jetzt mal Artikel zum Thema XY in Auftrag und irgendjemand, ein fleißiges Bienchen, fängt dann an, die zu schreiben. Sondern dann sind wir allesamt als Partei angewiesen, dass halt der Input von unten nach oben in Anführungszeichen kommt. Ne? Und anderes Beispiel, zum Beispiel Themenflyer. Ich habe jetzt irgendwie seit 4 oder 5 Wochen warte ich darauf, dass irgendwie aus den AGs irgendwie Input kommt zur Aktualisierung unserer Themenflyer, damit wir die bald irgendwie mal in einem neuen Design und mit einem neuen Wording und ordentlich aufgearbeitet im P-Shop anbieten können. Da habe ich jetzt eine Rückmeldung von der AG Energiepolitik bekommen, aber auch nur, weil ich die ganz explizit angeschrieben habe. Und wenn halt niemand da ist, der darauf hinarbeitet und der zuarbeitet, dann kann Secor sich halt lange hinstellen und versuchen zu delegieren. Da passiert halt nichts. Auch darauf würde ich gerne noch kurz antworten. Einfach nur deswegen, weil ich diese Diskussion noch kenne zu einer Zeit, als ich noch in dem Bezirksvorstand war. Da gab es die gleichen Aussagen, die gleichen Diskussionen, gab es da auch alles. Aber ihr müsst euch schon zugestehen, dass euer Parteisystem und insbesondere euer Vorstandssystem sich halt einfach verändert hat. Das ist so. Wie du gerade eben sagtest, natürlich ist, du hast den Input dann bekommen, als du jemanden drauf angesprochen hast. Mit Delegieren meine ich nicht, ich beauftrage jemanden und sage ihm, schreib mir bis übermorgen eine Pressemeldung dazu, sondern ich stupse jemanden an und sage, ey, ich weiß, dass du in dem Themenfeld echt richtig kompetent bist, mir ist aufgefallen, hatten wir die letzte Zeit echt nichts dazu. Meiner Meinung nach gerade ein wichtiges Thema, hast du nicht mal Bock, das wäre wichtig. Und das ist, glaube ich, eine Frage vom Wording und von der Kommunikation. Aber sei mir nicht böse und ich möchte es auch tatsächlich nicht als Trollerei gewertet wissen, aber das sind halt, entschuldige, Ausreden, die habe ich schon vor 5 Jahren gehört. Und dadurch wird es nicht besser. Ich gebe dir da sogar total recht. Ich bin da auch bei dir und wir merken ja selber alle, dass sich da gerade irgendwie irgendwas in dieser Partei verändert. Aber das Problem ist, man kann die Struktur nicht einfach so ändern, mal eben von heute auf morgen. Und man kann auch nicht immer ständig als Vorstand 20 Personen permanent hinterherlaufen, um die permanent anzustupsen. Das funktioniert zeitlich nicht, aber grundsätzlich gebe ich dir da tatsächlich recht. So, Leto. Leto? Leto, hörst du uns? Scheint nicht der Fall sein, dann überspringe ich gerade mal kurz Leto und komme zu Bastian. Ja, ich müsste da was ergänzen. Wahrscheinlich wartet der Sieger schon quasi da drauf, weil der Penny hat mir so ein Stichwort gegeben. Der hat nämlich gesagt, ganze Flüchtlingsproblematik und so, wir seien ja in Europa so blendend vernetzt und wir nutzen diese Vernetzung nicht. Da hätte ich gern mal tatsächlich eine Bauchgefühl-Aussage, wir denn tatsächlich in Europa so super vernetzt sind und ob das tatsächlich so läuft, wie wir uns das wünschen würden, dass wir nämlich genau durch diese piratische Superkraft, hat einer mal gesagt, es schaffen, zu einem so wichtigen Thema wie Flüchtlinge, Migration und so weiter, europaweit irgendwas in Bewegung zu setzen. Ist das so, dass wir so gut vernetzt sind? Mal die Frage an den Bundesvorstand. Jein. Also es ist tatsächlich so, dass wir in verschiedenen Themenfeldern durchaus gut vernetzt sind, aber so eine generelle Vernetzung in allen Bereichen sehe ich nur bedingt. Also da würde ich Pini an der Stelle sogar ein kleines Stück widersprechen. Moment. Der Pini hat das nicht gesagt. Der Pini hat nicht gesagt, dass wir da super vernetzt sind, sondern der Pini hat gesagt, er würde sich wünschen, dass das Potenzial der Vernetzung, das zweifellos viel besser ist, viel, viel besser ist als bei allen anderen Parteien. Ich hoffe, da stimmt ihr mir zu. Tatsächlich viel zu wenig genutzt wird. Das wollte ich sagen. Kam vielleicht nicht so an. Vollkommen mich reingelegt. Dankeschön. Ja, ist in Ordnung. Ja, aber ich würde mir es auch wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass ich sag's mal jetzt ganz vorsichtig, dass die derzeitige Piratenpartei Deutschland nicht als rechtslastig dargestellt werden würde und andere Parteien in Europa, Piratenparteien aufgefordert werden, nicht mit uns zusammenzuarbeiten. Das würde ich mir auch wünschen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass der Bundesvorstand diese komische Tendenz zur Kenntnis nimmt und auch da mal sich positioniert. Dankeschön. Ich nehm's mal mit. Kann man mich jetzt hören? Ja, jetzt kann man dich hören. Bitteschön. Ja, hallo zusammen und Pini vor allem. Ich bin die Themenbeauftragte für Asyl und Migration. Und ja, stimmt, da gibt es im Moment einen Haufen, was man machen könnte. Ich habe das Problem, dass ich beruflich im Moment sehr eingespannt bin und da ja einfach nicht mehr geht. Zumal ja ich das ja hier auch ehrenamtlich mache. Ich weiß, es ist total unbefriedigend als Antwort, aber das ist halt dann so die Tatsache. Und was auf jeden Fall klasse, hilfreich, gut, super wäre, wenn aus der erwähnten Basis wirklich ein bisschen mehr Beteiligung kommen würde. Ich weiß, dass wir überall verstreut Leute haben, die auch durchaus interessante Sachen machen in dem Themenbereich und die herzlich, herzlich eingeladen sind, das auch nach oben weiterzureichen. Also sei es jetzt an mich oder an die AG, die da sehr unterschiedlich besucht ist. Also in letzter Zeit war es wieder sehr mau. Deshalb haben wir jetzt auch beschlossen, statt den zweiwöchentlichen Treffen mal die nächste Veranstaltung etwas größer aufzuziehen und dann ja quasi so eine Art Themenabend zu machen. Da dann auch gleich die Werbung dafür. Das wird am 23. sein, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich schaue es gleich nochmal nach. Und da kann man dann zum Beispiel auch mal besprechen, was wir als Partei denn jetzt als Forderung vielleicht mal weiter nach vorne stellen wollen. Wir haben ein recht weitgehendes Programm, das eigentlich einiges ermöglicht. Aber ja, was eben noch angesprochen wurde in die Richtung von SECOR, an Forderungen runterreichen oder delegieren, könnte hilfreich sein, wenn man so ein bisschen sagt, ja, Fokus hier oder da, das würde jetzt total super reinpassen in die Pressearbeit. Muss auch nicht vom BUFO kommen, kann auch von der Presse kommen. Aber manchmal ist es halt schlicht so, dass nicht genug Ressourcen da sind. Wir haben zum Beispiel schon eine recht ausführliche Serie jetzt in Vorbereitung, in Zusammenarbeit mit der Flaschenpost, deren Veröffentlichung einfach daran krankte, dass zum Beispiel einer der Hauptverantwortlichen nebenbei erstmal noch das ganze Pressezeug für den Bundesparteitag vorbereiten musste und super vorbereitet hat. Und so ist es an vielen Stellen bei uns, dass die Leute, die sich hier interessieren, dann auch noch in 3, 4 anderen Feldern aktiv sind. Also von mir persönlich, mir tut's leid, dass da nicht mehr kommt. Ein bisschen was kriegt man dann doch immer auf die Beine. Man wünscht sich, es könnte mehr sein. Aber es würde höchstwahrscheinlich mehr, wenn noch ein bisschen mehr hochgereicht würde. Ja. So, Schreibreform. Ja, ich möchte was zu der Forderung sagen. Der BUFO möge sich bitte dazu äußern, damit die Partei nicht nach rechts gewandt oder wie auch immer dargestellt wird. Bastian, ganz heißer Tipp. Das macht man zum Beispiel, indem man dafür sorgt, dass auf Landesebene der Ken Jebsen Fanclub nicht ins Schiedsgericht gewählt wird. Also als persönlich Angesprochener muss ich dir mal sagen, du stellst dir auf manchen Landesparteitagen viel zu einfach vor. Ich finde das auch nicht lustig. Ja, haben wir schon, glaube ich, drüber uns ausgetauscht. Ich finde es auch nicht lustig. Aber muss mal gucken, welche Relevanz das überhaupt hat. Aber du hast natürlich recht. Man sollte immer gucken, wen man wählt. Aber diese Wahl hat mit Sicherheit nichts mit der angeblichen Rechtslastigkeit der Piratenpartei Deutschland zu tun. Ich streite das wirklich entschieden ab. Wenn man das aber sozusagen als Running Gag jetzt in Europa rumreicht, finde ich das nicht mehr sehr lustig. Und da sollte man dem auch mal etwas entgegenwirken. Das war eigentlich mein Anliegen. Dankeschön. Bastian, könntest du mal ganz kurz darauf eingehen, auf was du gerade anspielst? Weil mir sind solche Sachen jetzt gerade noch nicht vor die Augen gekommen. Meinst du mich oder Bastian? Nee, glaube ich, mein mich, Christoph. Ne? Gerne unter einem Feature, was nicht aufgenommen wird. Danke. Ich muss doch nochmal nachhaken. In einem Feature, das nicht aufgenommen wird, das heißt, du willst es in dieser Runde nicht sagen, etwas, was, sag ich mal, in der Presse oder auf Blogs oder sonst irgendwo steht, dass die Piraten rechtslastig sind oder geworden sind oder sonst irgendetwas. Also wenn das irgendwelche Trolle sagen, interessiert mich das nicht. Wenn das in irgendwelchen anderen Publikationen, die etwas neutraler sind, gesagt wird, dann eher schon. Und so, was habe ich jetzt noch nicht gehört? Und das kannst du auch in dieser Runde sagen. Nein, das werde ich in dieser Runde nicht sagen. Aber ich glaube, Sieger weiß ganz genau, was ich meine. Und das könnte der Bundesvorstand gerne besprechen. Wir können es auch gerne unter 4 Augen besprechen oder 4 Ohren. Aber ich warne einfach davor, das zu ignorieren. Und das ist nicht gut für die Partei. Deswegen war es so ein kleiner Weckruf, mehr nicht. Gut, dann gebe ich jetzt wieder weiter an die Solzgen. Ein Weckruf, alles klar. Ich nehme das mal so zur Kenntnis. Meine Frage wäre in eine ähnliche... ja, ich finde es sehr lustig, diese Wortwahl an der Stelle. Wacht auf und so. Tatsächlich finde ich das gerade sehr misslich, was du hier gemacht hast, Bastian, an der Stelle. Meine Frage wäre in eine ähnliche Richtung gegangen, was deine Quellen sind, auf die diese deine Äußerungen fußen. Du kannst mir das es wurde eben schon gesagt, sofern es in der Presse geschrieben steht, steht es da eh geschrieben, dann ist es eh öffentlich. Insofern weiß ich jetzt nicht, warum man das dann hier, ja, wäre jetzt auch unschön und man verbreitet es dann noch, bla bla bla. Aber wer einen solchen Vorwurf hier in den Raum stellt, finde ich, sollte an der Stelle auch die Quellen benennen, solange es sich um irgendwelche Twitter-Trolle, das, was wir eben schon gehört haben, irgendwelche ehemaligen oder was weiß ich, wieder handelt und Rechtsruck und bla bla bla. Denke ich, das kann man dann an der Stelle durchaus vernachlässigen. Aber auch ich wäre tatsächlich sehr an den Quellen interessiert, die deiner Argumentation zugrunde liegen und gerne auch irgendwie per DM oder so, weil das ja ach so hochgeheim ist und solche Äußerungen wie, ja, ja, ihr könnt das dann intern besprechen und ihr wisst ja, worum es geht, das ist einfach nur lächerlich an der Stelle und bitte lasst doch einfach derlei Kommentare dann einfach sein, wenn sie irgendwie auf keine substanzielle Argumentation irgendwie fußen. Danke. Ja, na gut. Dann gebe ich jetzt wieder weiter an Penny. Ach, Entschuldigung, ich hänge hier oben nur rum. Ich putze hier nur. Verzeihung, ich habe vergessen, nach unten zu gehen. Darf ich dich damit zitieren? Aber gut, Klaus. Ja, kurz vielleicht nur eine Anmerkung zu Thema Beauftragte und Thema Vorwärtsbringer. Zum Beispiel auch schon im Team gibt es das Ansinnen, das man auch noch bearbeiten wollte, eventuell so gewisse Themenwoche zu generieren, dass aber alle zusammen ein Thema in einer Woche, um auch einfach Ressourcen zusammenzubekommen, dann bearbeiten. Das ist im Augenblick noch ein Gedanke und im Aufbau, mal sehen, was daraus wird, aber das wäre eine der Möglichkeiten, hier vielleicht gerade auch besondere Themen dann zum besonderen Zeitpunkt vorwärts zu bringen. Gut. So, dann haben wir jetzt, wie Wunder, niemand mehr am Saalmikro. Ich freue mich aber tatsächlich sehr über die heute sehr lebhafte Beteiligung. Dann gucken wir jetzt nochmal kurz ins Dingens hier rüber, Pet und so. Ja, Themenkomplex Stopp-Rammstein-Kampagne. Ich werde jetzt nicht komplett vorlesen, was drin steht. Ich glaube, den Bundesvorständen ist das Thema recht klar bekannt. Ich denke, wir fangen einfach direkt mit den Fragen, mit den einzelnen Fragen dazu an, um das Ganze etwas zu strukturieren. Erste Frage, die drin steht: Wie steht der Bundesvorstand zu dieser Kampagne? Ich glaube, grundsätzlich gegen den Drohnenkrieg zu sein, ist etwas, was durch alle unsere Beschlüsse abgedeckt ist. Das Problem ist an der Stelle wahrscheinlich einfach nur, wenn zu einer solchen Demonstration oder zu einer solchen Aktion Leute aufrufen, die sich selber als politischen Gesprächspartner schon disqualifiziert haben, ist es halt schwierig, einen entsprechenden Aufruf zu unterstützen. Das hat man in der Vergangenheit schon als Beschluss, das sich dann als hinterher kritisch herausgestellt hat. Und diesmal ist es eben als PM. Was vielleicht ein bisschen unschön ist, ist, dass es eben keinen Beschluss dazu gab, keinen Antrag an den Bundesvorstand, sondern einfach eine Pressemitteilung veröffentlicht werden sollte und eine entsprechende Blogpost dazu geschrieben wurde. Das ist an der Stelle die eher nicht übliche Form. Ich würde mir wünschen, dass wir das in Zukunft dann wieder über Beschlüsse des Vorstands machen. Dann hat das Ganze Hand und Fuß und fällt uns, wenn dann, als gesamten Vorstand und nicht am einzelnen Mitglied irgendwie auf die Füße. Aber ich glaube, der Vorwurf, wir hätten, ich glaube, Bücher verbrennt, habe ich irgendwie in meiner Timeline nachgescrollt, der ist schon ziemlich hanebüchen. Also das ist Käse. Gut, die nächste Frage, die dazu im Pad steht, wäre dann die, wie lief der Prozess, der zu dieser Unterstützung geführt hat, genau ab? Naja, es war wohl so, dass der Vorschlag an das Bundespresseteam kam, einen Aufruf der Unterstützung zu dieser Aktion zu machen. Das Bundespresseteam ist hergegangen und hat das umgesetzt, hat einen Zitatgeber gesucht, da Christus und ich nicht da waren. Hat man Astrid gefragt und hat es dann eben fertig gemacht. Ja, die Bundespresse hat inzwischen auch gesagt, dass ihnen die Möglichkeit gefehlt hat, da noch Recherche zu betreiben. Deswegen ist es an der Stelle halt ein bisschen unglücklich. Ich gehe aber davon aus, dass sowas in Zukunft in der Form nicht sich nicht wiederholt. Okay. Damit können wir vielleicht die Frage 22 auch gleich klären. Zu wenig. Gut, wollen wir dann zu 23 gehen. Wer ist Interesse und Öffentlichkeit für die politische Beurteilung und Beiträge verantwortlich? Die Verantwortung für die Arbeit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit trage ich zusammen mit Christus. Gut, und jetzt noch zur spannenden Frage. Die Landesverbände NRW und RLP haben eine Kampagne distanziert. Was halten die Bundesvorstände davon? Wird es eine öffentliche Distanzierung des Bundesverbands geben? Nein, die Veröffentlichung auf unserer Homepage wurde inzwischen entfernt. Eine Distanzierung von dem, was wir vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, zu machen, ist nach meinem Dafürhalten mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, die inzwischen längst weggeflogen sind. Gut, dann nochmal die 25. Was verstehen die einzelnen Bundesvorstandsmitglieder unter dem Begriff Querfront? Da hast du sehr vieles. Das geht los mit der kuchenbackenden Mutti im Elternbeirat. Geht weiter über den Fußballtrainer im Sportverein. Das sind sicherlich auch Leute, die sich innerhalb von NGOs, innerhalb von Bündnissen mit bestimmten Sachen sicherlich profilieren und versuchen dann auf diese Art und Weise, sagen wir mal, ungute Ansichten in die Breite zu tragen. Wir werden auf lange Sicht tatsächlich ein bisschen aufpassen müssen an der Stelle, mit wem wir es zu tun haben, ja. Darf ich darauf bitte kurz antworten? Ich denke, ja. Das war ein Paradebeispiel für Politik-Sprech. Ein bisschen was geredet, nichts gesagt. Nichts. Weder was Querfront bedeutet, noch wie heiß diese Suppe gegessen wird. Also da kann man sich nicht langfristig davon distanzieren, sondern allein dieses Grundsatzprogramm zerlegt die Querfront in alle Einzelteile. Da könnt ihr auf keinen Fall mitmachen. Das ist definitiv nicht drin. Aber dann kennt man ja auch tatsächlich die Situation, dass man sich einem bestimmten Bündnis anschließt und dann sind das ganz häufig, das hatten wir in Nürnberg oft genug, Leute, die dann nach Bündnispartnern suchen und laden zum Schluss Scheiße ein, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und wie Stefan vorhin gesagt hat, also es wäre total bescheuert, da irgendwie drauf zu reagieren, wenn man sich bei Facebook diesen Friedensdemo-Watch anguckt, geliked von 13 Personen. Kein Mensch in der außerpiratigen Welt hat auch nur ansatzweise irgendwas davon mitbekommen, würde ich tatsächlich unter Shit Happens und ganz bestimmt mit einer beschissenen Gruppierung, aber das würde ich echt abhaken. Ich meine, da die Frage jetzt ja an alle Bundesvorstände ging und dem Pini eben die Antwort etwas zu geschmeidig war, dann sage ich jetzt mal meine Antwort, und zwar, ich habe gegoogelt, weil ich wusste es einfach nicht, und jetzt bin ich bei Wikipedia angelangt und krieg grad's große Kotzen. Ich würde da Pini ganz gerne auch noch eine Kleinigkeit hinterher sagen. Weißt du, für diesen speziellen Fall hier habe ich entsprechend auch schon Dinge getan und gehandelt und gemacht. Und ich denke, da brauche ich nicht mehr großartig was zu sagen. Ich habe das deswegen jetzt so gesagt, weil ich mir sage, wir passen eigentlich im Alltag viel zu wenig auf. Weißt du, Das ist eigentlich das, was mich auch so schockiert. Weißt du, die Leute, die auf der Straße stehen, die demonstrieren, die brüllen, die nimmst du wahr. Du nimmst auch die Leute wahr, zumindest nach einer gewissen Zeit, die sich in Anführungszeichen so unters Volk mischen. Ne? Aber was mich wirklich echt schockiert hat, das waren tatsächlich die kuchenbackenden Muttis im Elternbeirat. Das waren tatsächlich die Fußballtrainer. Das waren tatsächlich Leute, die an Stammtischen sitzen, wo du dann mit einmal da gesessen hast und dir sagst, wie kommt denn der hierher? Mir ist wirklich wichtig, dass wir gerade auf diese Alltagsgeschichten ein bisschen besser aufpassen. Von daher, als Politik-Sprech war es nicht gemeint, sondern das kam jetzt tatsächlich so mal ein bisschen aus dem Herzen von der Ecke her. Ist aber halt jetzt wieder Politik-Sprech, weil du es wieder nicht erklärt hast. Und das Problem ist einfach, Astrid, das ist das, was ich Stefan vorhin schon gesagt habe. Ihr seid euch eurer neuen Rolle nicht bewusst. Das ist tatsächlich der Eindruck, den ich einfach habe. Du hast in diesem Mumble-Raum gerade bestimmt knapp 100 Leute, von denen behaupte ich, wissen 50 nicht, was Querfront ist. Was noch nicht mal dramatisch ist an und für sich, weil sich viele mit der Thematik halt nicht beschäftigen. Dann sollte es aber schon, glaube ich, gerade wenn es dann gerade so hochkocht, wichtig sein, zu erklären, das sind Leute, die sich auf die Straße... Ja, gut, alles klar. Ich finde, ne? Penny, Die Message ist angekommen, dann machen wir es doch ganz einfach. Wikipedia schreibt in einem einzigen Satz sehr schön, was Querfront ist. Der Begriff Querfront bezeichnet eine rechtsextreme Bündnisstrategie, die Gemeinsamkeiten zwischen den politischen Lagern betont oder zu konstruieren versucht, mit dem Ziel, die politische Macht eines Nationalstaats zu übernehmen. Damit ist völlig klar und ohne jede weitere Diskussion definitiv sicher, dass wir mit einer Organisation, die sich als Teil der Querfront sieht oder als Querfront bezeichnet, definitiv nicht zusammenarbeiten. Die können die tollsten politischen Forderungen haben. Eine Unterstützung der Piratenpartei bekommen sie von mir definitiv nicht. Danke. Bezeichnen sich als Querfront? Also das ist ja, du gehst jetzt davon aus, die bezeichnen sich als Querfront. Tun sie das? Ich glaube nicht. Ja, jetzt hol doch mal die Goldwaage raus, danke. Ja, man könnte es auch nochmal in einem Satz noch kürzer formulieren. Querfront ist Lobbyismus von rechtsextremer APO. So, jetzt gucken wir mal. Der Komplex ist zuerst da gewesen. Also es ist schon ein bisschen bezeichnend, dass diese Frage nach, weiß jeder, was Querfront ist, wie weit setzen wir das im politischen Alltag durch, dass wir irgendwie, wie wir mit solchen Leuten umgehen etc., ist schon bezeichnend dafür, dass wir halt immer noch einen massiven Mangel an politischer Bildung haben. Und wenn 50 von 100 Leuten in diesem Raum nicht hundertprozentig vielleicht wissen, was Querfront ist, was ich jetzt nicht weiß, müsste man eine Umfrage machen, dann müssen wir das halt konkret auch so angehen, dass jeder einzelne Basispirat, der auf der Straße steht und vielleicht unsere Themen irgendwie vertreten muss, halt diese politische Bildung auch irgendwie abbekommt. Was habt ihr als BUFO da konkret noch irgendwie so vor, was dazu zu machen? Weil wenn wir konkret als professionelle Partei auftreten wollen, dann brauchen wir halt da auch konkret, also müssen wir an jeden einzelnen Piraten hingehen und sagen, hey, das geht alles ab auf dem politischen Parkett und das müsst ihr beachten, wenn ihr Politik macht. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, unsere Organisationen, die sich gerne als am Ende parteinahe Stiftung profilieren möchten, zu unterstützen und versucht, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu etablieren, um genau diesen Punkt, nämlich die politische Bildung, voranzutreiben. Da ist allerdings bei den verschiedenen Initiativen, die ich im Laufe der Zeit gesehen habe, immer wieder mal nach einer ganzen Weile so ein bisschen da sind die Aktiven weggebrochen, würde ich mal sagen. Also ähnlich wie in vielen anderen Bereichen der Partei auch. Das ist keine Kritik an den Initiatoren, sondern das ist die gleiche Erfahrung, die wir auch hier im Bund machen und die ich auch im Land gemacht habe. Nach einer Weile ist für viele die Luft raus. Möglicherweise gibt sich das, wenn wir tatsächlich auch einen vernünftigen Einsatz für Organisationsstruktur haben, aber im Augenblick sieht es da wohl ein bisschen lau aus. Außer Uwe möchte mir gleich was anderes dazu sagen, weil der ist einer derer, die sich damit beschäftigen. Nicht ganz, aber wer was für die innerparteiliche Bildung tun will, auch Themen aufbereiten, die dann jedem Basispiraten zur Verfügung stehen. Es gibt die SG innerparteiliche Bildung. Der Ansprechpartner ist der Holger Burbach und er sucht händeringend nach Leuten, die mit ihm entsprechende Konzepte bzw. entsprechende Ausarbeitungen vornehmen, damit sie über diese SG innerparteiliche Bildung bereitgestellt werden können. Ja, herzlichen Dank. Und solange es eben nicht funktioniert mit den parteinahen Stiftungen etc. pp., werden wir wahrscheinlich auch über Vorträge, Thementage und dergleichen arbeiten und arbeiten müssen. Und dazu dann aber noch mal ein bisschen genauer was ausarbeiten. Lasst uns einen kleinen Moment Zeit. So, dann mache ich jetzt erstmal die Rednerliste zu, weil bei mir ist es bereits 22 Uhr. Jetzt kicken wir mal. Reihenfolge war, glaube ich, Impertinentia, Pfrümpf, Chossi. Dann Impertinentia. Ich wollte noch mal kurz auf den Begriff Querfront eingehen und was Sekor da gerade zu sagen hatte. Ich möchte euch da ein bisschen warnen. Querfrontler versuchen, ein bestimmtes nettes Thema zu besetzen. Das ist beispielsweise Frieden, Gerechtigkeit, alle sollen das gleiche Geld haben. Und damit gehen sie dann in Demobündnisse rein und am Ende findet man dann raus, dass da plötzlich Leute drin sind, die wollte man ja eigentlich gar nicht haben, die sind ja völlig scheiße. Das heißt, im Klartext, die werden niemals ein großes Schild hochheben, Hallihallo, wir sind die Querfront und wir würden gerne in euer Bündnis reingehen. Die nennen sich Friedenstauben, wir sind nett, Freidenker, wir sind freundlich zu kleinen Tieren, wir sind in der Tierschutzbewegung und über diese Punkte versuchen sie ihre übrige Propaganda im Grunde genommen mit reinzuschleusen. Das ist das Problem bei den Burschen. Ja, dann der Chossi. Ja, kurze Ansage. Ich habe den Link unten ins Pad reingehauen. Eine Aufnahme aus Februar 2013. Was ist Querfront? Dicker Engel. Ich glaube, die Aufnahme geht 2 Stunden oder was. Die ganze Diskussion ging damals 4 Stunden. War sehr interessant. Wer es will, kann sich das Ding anhören und runterladen. Ja, Link steht im Pad, falls ich das gerade gehört habe und du es gesagt hast. Sorry. Ja, und dann Pfrimpf. Hey, wir machen Shop. Anmerkung an das, was Josie gerade gesagt hat. Wir machen also politische Bildung per Aufnahmen von Mumble. Das ist doch definitiv schon mal was wert. Ja, dann bin ich, glaube ich, dran. Ich frage mich, warum in epischer Breite über dieses Stöckchen gesprungen wird. Die Frage ist offensichtlich gestellt worden, um Leute mit vermeintlichem Nichtwissen zu diskreditieren. Die Diskussion, die hier geführt wurde, die letzten 5 Minuten, ist für eine UFO-Sprechstunde aus meiner Sicht völlig fehl am Platz. Von meiner Seite muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich als Moderator jetzt mal kurz nicht so. Es ist als Frage neutral und nicht suggestiv irgendwie an den Bundesvorstand formuliert worden und wird insofern auch drangenommen. Das war jetzt keine Frage an dich, glaube ich. Jetzt ist aber eine Frage, die Moderation betrifft, deswegen wollte ich da kurz was zu sagen. Trotzdessto nichts ist die Rednerliste geschlossen und sie ist jetzt auch leer, bis auf Impedinentia, die noch am Mikro hängt. Willst du noch was sagen? Ich putze hier nur durch. Bitte hört auf, sag das nie wieder. Ich zitiere das gleich irgendwie auf Twitter. Sind entstellt und ehrenrührig oder so. Aber gut, davon abgesehen, auf meiner Uhr ist es 22.03 Uhr. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das heißt, irgendjemand anderes schreibt bitte die Endzeit ins Pad. Ja, ich glaube, dann war's das für heute. Ich danke allen Fragestellern. Ich danke wirklich sehr dafür, dass wir heute am Mikro so viel Betrieb hatten. Mir ist ein Zwiegespräch am Mikro immer lieber als stumpfes Vorlesen aus dem Pad. Ich mache das auch immer nur als Fallback. Deswegen danke ich euch allen sehr für die Fragen am Mikro, für den Diskurs, für die Statements und überhaupt. Ich danke dem Bufo fürs sich zur Rede stellen und wünsche euch allen eine gute Nacht. Ja, danke für die Moderation, danke allen für die Teilnahme und für Ihr Interesse und auch von mir noch einen guten Abend und eine schöne Nacht. Ja, genau, die Aufnahme bitte. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.